Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Terrasse. Im Bus spielte ein junger Tourist einige fürchterliche Songs auf seiner Gitarre. Dann ging er mit seinem Hut herum. Einige der Fahrgäste waren großzügig, wohl in der Hoffnung, dass der Mann dann aussteigen würde. Aber er blieb und sang weiter. Dafür stieg ich aus. Die Anwaltskanzlei von Herrn Wander lag im dritten Stock eines Miethauses, das voll war von Anwälten, Ärzten und anderen Leuten, die es nicht nötig hatten zu singen, um zu Geld zu kommen. Normalerweise arbeite ich nie mit Privatdetektiven zusammen. Meine Kollegen tun das häufig, aber ich bin bis jetzt ganz gut alleine zurechtgekommen. Sie gehören wohl zu der Sorte von Anwälten, die alles selber machen. Beseitigen Sie unliebsame Zeugen auch gleich selber oder haben Sie dafür ein paar Schläger in Ihrem Aktenschrank versteckt? Ich bin ein seriöser Anwalt, Maloney. Aber Sie sehen ja selber, dass man es als seriöser Anwalt nicht schafft, die besten Adressen der Stadt auf die Visitenkarte zu drucken. Nachdem Sie mir nun einen großen Teil Ihres persönlichen Elends verraten haben, könnten wir vielleicht zum geschäftlichen Teil überwechseln. Es geht um einen jungen Mann, den ich vertrete. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Nicht übel. Und ich soll jetzt nach einem Alibi Ausschau halten. Nein, er hat kein Alibi für die Tatzeit. Aber ich glaube nicht, dass er der Mörder ist. Dann muss zwangsläufig noch einer frei herumlaufen. Mörder einzufangen ist nicht gratis und zudem ganz schön gefährlich. Es genügt, wenn es Ihnen gelingt, ein Motiv zu finden. Ein Motiv, das meinen Mandanten entlasten würde. Schön der Reihe nach. Wer wurde ermordet? Ein Herr Erich Benz, Besitzer eines Geschäftes für Unterhaltungselektronik. Mein Mandant hat bei ihm als Lagerist gearbeitet. Er wurde von Benz entlassen, weil er einen Verstärker gestohlen haben soll. 2 Tage später wurde Benz auf der Terrasse seines Hauses erschossen. Und Ihr Mandant hat kein besseres Motiv für die Tat als die Entlassung? Genau, darum geht es. Mein Mandant hat Benz vor Zeugen gedroht, dass er ihm das noch heimzahlen werde. Der Staatsanwalt hat zudem herausgefunden, dass mein Mandant früher schon als jähzornig und unberechenbar galt. Und was ist mit der Tatwaffe? Die wurde nicht gefunden. Ich persönlich bin von der Unschuld meines Mandanten überzeugt. Er ist ein wenig primitiv und auch nicht gerade sehr intelligent, aber er ist kein Mörder. Der Anwalt gab mir die Adresse der Witwe, aber mit dem Namen seines Mandanten wollte er nicht herausrücken. Ich nahm den Fall dennoch an und landete in einem Haus, bei dem die Terrasse das ansehnlichste war. Frau Benz stand das Witwendasein ausgezeichnet zu Gesicht. Sie war nicht mehr die Jüngste, aber sie verstand es, das Beste daraus zu machen. Der Mörder meines Mannes wurde doch bereits gefasst, oder? Es sitzt ein Mann in Untersuchungshaft, aber das will doch nichts heißen. Es gibt da noch einige Details, die ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Was denn für Details? Wie kommt es, dass eine Witwe in ihrem Alter besser aussieht als manche junge verheiratete Frau? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Abwarten, Frau Benz. Vorläufig weiß ich es selber noch nicht. Hatte Ihr Mann Feinde? Ja, natürlich. Vor allem dieser junge Mann, dieser Mörder. Mein Mann lebte voll und ganz für sein Geschäft. Er hat ganz klein angefangen. Schon als 7-Jähriger hat er neue Radios auseinandergeschraubt. Interessant. Und wie lange waren Sie verheiratet? 25 Jahre. Eine lange Zeit, finden Sie nicht auch? Also wenn ich noch einmal jung wäre, würde ich einiges anders machen. Keine Kinder mehr zum Beispiel. Also unser Sohn, dem haben wir schon mit 8 medizinische Fachbücher gekauft, in der Hoffnung, dass er später mal studiert. Aber der wollte ja unbedingt Kunstmaler werden, grauenhaft, sage ich Ihnen. Er hat noch kein einziges Bild verkauft. Kein Wunder, er malt ja auch ständig nur so scheußliche Bilder von Innereien. Tag. Hallo, Ursula. Hallo, Florian. Das ist Herr Maloney. Ah. Er stellt Nachforschungen über den Mord an Erich an. Nachforschungen? Ich dachte, dass man den Mörder gefasst hat. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie den Lieblingssessel von Herrn Benz geerbt haben? Oder vielleicht sogar seine Matratze? Was soll diese Fragerei? Muss ich solch impertinente Fragen überhaupt beantworten? Lass sie nur, Florian. Florian und ich, wir lieben uns. Dazu stehe ich, Herr Maloney. Interessant. Und wie lange dauert das schon? 5 Jahre. Und damit Sie jetzt gleich wissen, meinem Mann war dies bekannt. Das hat ihn nicht sehr groß gekümmert. Er ging zweimal im Jahr nach Bangkok in die Ferien. Verstehe. Und jetzt sind Sie frei und das Geschäft gehört Ihnen. Genau. Der will dir ein Motiv anhängen, Ursula. Lass dir nichts anhängen, Ursula. So etwas steht dir nicht. Sie hätten auch ein gutes Motiv gehabt, Herr Florian. Ich? Sie sind wohl übergeschnappt. Soll ich den Mann rauswerfen, Ursula? Ja, wieso? Er ist doch höchst amüsant. Ich würde gerne wissen, wo und wie der Mord genau geschah. Vielleicht könnten Sie mir den Tatort einmal zeigen. Selbstverständlich. Hier auf der Terrasse geschah es. Sie öffnete die große Terrassentür und dann standen wir draußen. Die Sonne brannte auf mein Gesicht und Frau Benz schaute theatralisch nach unten auf den grünen Rasen. Ihr neuer Lebenspartner stand in einer Ecke. Seine Augen warfen ein paar giftige Blicke zu mir herüber. Ich blieb immun. Hier geschah es. Mein Mann stand hier in dieser Ecke und ich saß hier auf dem Stuhl und las in einer Illustrierung. Wo genau stand Ihr Mann? Da, Florian. Könntest du vielleicht... Muss denn das sein? Und der Schuss kam aus dem Garten. Ja, mein Mann schaute hinunter auf den Rasen und plötzlich... Runter mit dem Kopf! Florian! Florian! Frau Benz bückte sich zu ihrem Liebhaber, der gekrümmt auf der Terrasse lag. Ich sprang nach unten auf den Rasen und landete mit einer Hand im Hundekot. Vom Täter war nichts mehr zu sehen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Hände waschen. Frau Benz schluckte einige Tabletten und eine halbe Flasche Cognac. Ich genehmigte mir einen Whisky. Der Liebhaber wurde mit einem Lungendurchschuss ins Spital gebracht. Diese Terrasse scheint einer der gefährlichsten Orte der Stadt zu sein. Zuerst Herr Benz und jetzt dieser Mann. Haben Sie den Täter gesehen, Maloney? Nein. Wenn's nach Ihnen gehen würde, war das sowieso ein Geist oder sonst etwas Unsichtbares. Sie glauben ja, dass Sie den Täter bereits hinter Gitter haben. Sie meinen den jungen Mann, Maloney. Ich sage nur eines. Abwarten. Möglicherweise gibt es noch einen zweiten Täter. Vielleicht ein Komplize des jungen Mannes. Interessante These. Wenn Sie diese zeichnen, können Sie sie vielleicht als Witz ohne Worte an eine Zeitschrift verkaufen. Ich glaube allerdings nicht, dass Sie zeichnen können. So wie es aussieht, hat der Mann gute Chancen, am Leben zu bleiben. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir mit ihm gesprochen haben. Dann verzog er sich. Ich machte es mir neben Frau Benz gemütlich. Sie schaute mit leerem Blick auf den Fußboden. Ihre Hände zitterten und ihr Gesicht war in den letzten 2 Stunden so weit gealtert, dass es nun mit ihrem Geburtsschein mehr oder weniger übereinstimmte. Mir fällt immer wieder nur ein Wort ein. Warum? Warum musste mein Mann sterben? Und warum Florian? Vorläufig ist dieser Florian ja noch am Leben. Gibt es jemand, der vom Ableben der beiden Männer profitieren könnte? Nein. Ich wüsste nicht, wer ein Interesse am Tod von Florian haben könnte. Bei meinem Mann gab es wenigstens ein Motiv. Aber bei Florian? Mir fielen keine Fragen mehr ein, genau genommen keine, die man einer Frau stellt, die gerade dabei war, zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit einen Mann zu verlieren. Ich ging in mein Büro und legte mich ein wenig hin. Dann klingelte das Telefon. Klare Sache, Maloney. Es war dieselbe Waffe. Vielleicht ist doch etwas dran an meiner Theorie. Allerdings. Eine Menge Schwachsinn. Mörder handeln manchmal wie Privatdetektive, Maloney. Irrational. Das sollten Sie doch wissen. Ich brummte etwas in den Hörer und hängte dann auf. Dann versuchte ich, meinen Klienten zu erreichen. Der Anwalt war nicht in seinem Büro. Ich besuchte noch einmal Frau Benz. Ein junger Mann mit einem Gesicht, dessen Farbe jedem Tomatensalat gut angestanden hätte, kam mir entgegen. Er blinzelte mit seinen Augen so, als hätte ich einen Scheinwerfer auf ihn gerichtet. Die kann mich mal! Das hätten Sie wohl gerne. Wie bitte? Gehören Sie auch zum Schlafzimmerinventar meiner Mutter? Sehe ich etwa wie ein Bettvorleger aus? Sind Sie der Sohn von Frau Benz, der Kunstmaler? Kunstmaler? Ach so. Nein, ich male nicht mehr. Genau genommen mache ich überhaupt nichts mehr. Hat keinen Sinn. Es gibt Leute, die dauernd etwas machen und was kommt dabei heraus? Schauen Sie sich die Tagesschau an und die Zeitungen. Die sind voll von den Taten von Leuten, die es nicht schaffen, einmal nichts zu tun. Sie mögen Ihre Mutter nicht besonders? Nein. Verschiedene Welten. Sie lebt in einer geordneten Welt voller Disziplin und Regeln. Sie sehen ja selbst, was dabei herauskommt. Sie glauben also, dass die Disziplin ihren Vater ermordet hat? Meine Mutter gehört zu der Sorte, die ständig das predigen, was sie selber ein Leben lang nie geschafft haben. Sie quasselt von Selbstdisziplin und trinkt und hat dauernd neue Liebhaber. Könnte einer dieser ehemaligen Liebhaber der Täter sein? Schon möglich. Er ging und wenig später ging auch ich wieder. Frau Benz öffnete nicht und ich hatte keine Lust, länger vor der verschlossenen Tür zu warten. Ich besuchte den Anwalt. Er machte einen besorgten Eindruck. Gut, dass ich Sie sehe, Maloney. Es ist da einiges geschehen in der Zwischenzeit. Allerdings, Ihr Mandant ist fein raus. Ein perfekteres Alibi für die Tatzeit kann er gar nicht haben. Genau darum geht es. Mein Mandant ist aus der Untersuchungshaft geflohen. Das gibt's doch nicht. Es ist leider so. 2 Stunden, bevor dieser Mann angeschossen wurde. Die Polizei nimmt nur natürlich an, dass er es war. Und ehrlich gesagt, habe ich langsam auch meine Zweifel, ob mir mein Mandant die Wahrheit gesagt hat. Ich schluckte eine Tablette gegen Allergien aller Art und machte mich dann auf den Weg ins Polizeipräsidium. Alles Paletti Maloney. Der junge Mann wurde gefasst, als er in einem Supermarkt eine große Packung Toilettenpapier klauen wollte. Toilettenpapier? Ja, er hatte Durchfall von der Gefängniskost. Und Sie glauben noch immer, dass er der Täter war? Tat fehlt noch. Vielleicht wollte er diese Frau Benz umbringen und hat daneben gezielt. Wie geht es eigentlich diesem Florian? Setzte ich mich in eine Bar und trank einen Kaffee. Er schmeckte nicht übel. Dann setzte sich eine lächelnde Frau in knappem Mini zu mir und heuchelte mir Nettigkeiten ins Ohr. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, rechts umkehrt. Wenig später war ich in der Wohnung von Frau Benz. Eine junge Frau war ebenfalls da. Das ist Philipp Maloney, ein Privatdetektiv. Frau Lutz ist Journalistin. Sie schreibt über mich. Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Nein, Sie dürfen nicht. Was soll das, Frau Benz? Haben Sie die Mordgeschichten an eine Illustrierte verkauft? Ja. Ich möchte mit Florian nach Asien verreisen, wenn er wieder gesund ist. Und jetzt, wo man den Täter wieder verhaftet hat, ist die Geschichte doch abgeschlossen, oder? Da habe ich meine Zweifel. Könnten wir jetzt vielleicht die Aufnahmen machen? Wo genau standen Sie, als auf Ihren Mann und Ihren Freund geschossen wurde? Draußen auf der Terrasse. Einen Moment. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen noch etwas zu sagen habe, Maloney. Ihr Blick gefiel mir nicht, als sie dies sagte. Sie öffnete die Balkontüre und nahm wieder jene theatralische Pose ein, die sie schon eingenommen hatte, als sie mir den Tathergang zeigte. Die Journalistin stand ihr gegenüber und knipste drauf los. Und jetzt blicken Sie bitte entsetzt in die Kamera. So, als ob gerade ein Schuss gefallen wäre. Nein, nein, nicht schon wieder! Meine Kamera! Das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit. Halten Sie den Mund und wenden Sie sich an Ihre Gewerkschaft. So, unternehmen Sie doch etwas. Sie sind doch Detektiv. Ich tat mein Bestes und das genügte. Der Mann saß auf einer kleinen Mauer und schüttelte den Kopf. Er verstand die Welt nicht mehr. Dafür verstand ich jetzt eine ganze Menge. Sie ist einfach zum Heulen. Schon wieder daneben. Das kommt davon, wenn man sich keine Brille kauft. Ich habe kein Geld für eine Brille. Meine Mutter weigert sich, mir etwas zu geben. Und deshalb wollten Sie sie umbringen. Sie hat mir ein Leben lang eingeredet, dass ich ein Versager bin. Sie hat es mir so lange eingeredet, dass ich es heute schon selber glaube. 3-mal habe ich auf sie geschossen und 2-mal habe ich jemanden anderen getroffen. Das ist doch immerhin etwas, oder? Und Sie glauben also, dass Ihre Mutter der Grund ist für Ihre verkrachte Existenz? Sie glauben also auch, dass ich ein Versager bin. Ich wollte im letzten Jahr einen Selbstfindungskurs in der Toskana machen. Aber als ich abreiste, stellte ich fest, dass ich die Adresse vergessen hatte. Und als ich dann ankam, stellte sich heraus, dass der Kurs erst in einem halben Jahr stattfindet. Hätte ich vielleicht so lange warten sollen? Und wer hätte mir dann garantiert, dass ich besser getroffen hätte mit meinem gefundenen Selbst? Ich übergab den jungen Benz der Polizei. Er absolvierte danach einen mehrjährigen Selbstfindungskurs auf Staatskosten. Frau Benz und ihr Florian blieben noch eine Weile zusammen. Der Mandant meines Klienten wurde freigelassen und ein Jahr später wieder eingesperrt, weil er einem Touristen versucht hatte, das Landesmuseum zu verkaufen. So geht das.